Luzi, Locke und Kathi auf dem Weg ins Glück. Sie wollen schwimmen gehen im Kanal. Luzi, Locke und Kathi, heute mächtig schick. Sie tragen Sonnenbrand auf nackter Haut. Die Jugend schält sich von den Leibern, vor uns liegt nur Schutt und hinter uns die Fantasie. Deine Eltern sind in Malibu und meine auf Bornholm und wir liegen am Kanal und sind am Träumen. Alte Werte scheinen in so weiter Ferne und das Streben danach ist in uns verblasst. Bei 34 Grad haben wir Spaß und wir lassen uns auch nichts mehr gern erzählen. Nein, irgendwann ist halt damit Schluss und ich steh immer noch auf weiße Mäuse vom Kiosk. Alte Werte scheinen in so weiter Ferne und das Streben danach ist in uns verblasst. Bei 34 Grad haben wir Spaß. Wir lassen uns auch nichts mehr gern erzählen. Irgendwann ist halt damit Schluss und ich steh immer noch auf weiße Mäuse vor.